B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Griechische Tragödie, wenn der Staat zum Selbstbedienungsladen wird. Italienische Lösung. Vom Umgang mit den unerwünschten Roma. Russischer Mythos. War Stalin Verbrecher oder Held? Sowie schließlich isländische Befindlichkeit. EU-Kandidat am Rande der Pleite. Es ist nicht das erste Mal, dass Griechenland dabei ertappt wurde, den Haushalt mit gezinkten Daten zu spicken. Doch so schlimm wie jetzt war es eben noch nie. Manch einer spricht dann nur von der Spitze des Eisbergs. Kein Wunder hatte das Land jahrzehntelang weit über seine Verhältnisse gelebt. Korruption und Steuerhinterziehung galten dabei als beliebter Volkssport. Die EU reagiert auch diesmal geschockt. Ehrlicherweise müssten Politiker der Europäischen Union aber auch eingestehen, dass sie viele Warnzeichen in der Vergangenheit, aus welchen Gründen auch immer, lieber ignorierten, statt massiv einzugreifen. Um die Folgen der Wirtschaftskrise zu mindern, verabschiedete Athen zwar ein rigides Sparprogramm, dieses geht Brüssel aber nicht weit genug. Ulrich Pick über die griechische Tragödie mit ungewissem Ausgang. Anfang Dezember war es, als aus Athen eine wahre Schockmeldung kam. Da nämlich hieß es, dass die Angaben des Landes über die Neuverschuldung deutlich nach oben korrigiert werden müssten. Hatte die alte Regierung 3 Monate zuvor noch ein Defizit von 6% des Bruttoinlandsproduktes nach Brüssel gemeldet, sprach jetzt der frisch gewählte Ministerpräsident Yorgos Papandreou von 12,7%. Das ist ein Wert, der fast 10 Punkte über dem sogenannten Stabilitätskriterium von 3% liegt. Nicht nur, dass die alte Regierung in Athen, die seit Jahren milliardenschwere Subventionen aus Brüssel bezog, bewusst Statistiken gefälscht hatte, weite Teile des öffentlichen Dienstes führten ein Eigenleben, weit ab jeglicher Kontrolle. So gab es in einigen großen Krankenhäusern des Landes nicht mal eine geregelte Buchführung. Zudem befand sich der Staat im Grunde im Zustand der Zahlungsunfähigkeit. Hinzu kommt, so erklärt Kostas Tsouparopoulos, der leitende Wirtschaftsredakteur der angesehenen Tageszeitung Eleftherotopia, noch etwas. Das größte Problem ist zurzeit, dass der Staat nicht alle Mehrwertsteuern kassiert. Es wird geschätzt, dass die fehlende Summe rund 6 bis 7 Milliarden Euro beträgt. Würde der Staat diese Gelder kassieren, gäbe es keine Defizite. Angesichts der desolaten Finanzlage verordnete Ministerpräsident Papandreou den Griechen einen strikten Sparkurs. Auf diesem Weg soll das Staatsdefizit bis zum Ende des Jahres um 4 Punkte auf 8,7% gesenkt werden. Bis 2012 soll es dann, wie Brüssel fordert, unter 3% liegen. Noch am Heiligen Abend ließ der Regierungschef das Parlament das Sparprogramm verabschieden und appellierte: Ich weiß, dass wir es können. Wir werden es uns selbst beweisen. Wir werden es jedem Ausländer beweisen, der in Frage stellt, dass wir keinen Willen, keine Fähigkeit und keine Entschlossenheit haben, dieses Land zu verändern. Ich fordere Sie auf, den Haushalt zu billigen und ab morgen für seine Umsetzung zu kämpfen. Auch wenn sich zahlreiche Beobachter über die anscheinend so plötzliche Staatskrise in Griechenland wunderten, wirklich überraschend kam sie nicht. Denn es hatte zuvor bereits deutliche Anzeichen gegeben. Im Dezember 2008 nämlich war es mehr als eine Woche lang zu schweren Straßenschlachten in Athen und Thessaloniki gekommen. Auslöser war der Tod eines Jugendlichen durch den Schuss eines Polizisten. Je länger aber die gewaltsamen Proteste andauerten, desto klarer wurde, so dieser Student, dass sie sich im Grunde gegen überkommene und verkrustete gesellschaftliche Verhältnisse wandten. Something's really wrong with the police and irgendetwas ist hier faul. Mit der Polizei, der Regierung und der gesamten politischen Szene. Denen geht es lediglich ums Geld. Maybe all they care about is how to make money. Seit Jahrzehnten, so hieß es, hätten die beiden großen Parteien des Landes, die konservative Nea Dimokratia und die sozialdemokratische PASOK, ihre Macht stets zur Sicherung eigener Pfründe genutzt. Durch die Zuschüsse, die Griechenland über Jahre hinweg aus Brüssel bekam, sei zudem reichlich Geld vorhanden gewesen, um unzufriedene Stimmen gegebenenfalls zum Schweigen zu bringen. In welcher Schieflage Griechenland sich befindet, veranschaulicht auch die hohe Arbeitslosigkeit, die gerade unter jungen Menschen herrscht. In der Altersgruppe bis zu 24 Jahren nämlich war im vergangenen Herbst jeder Vierte ohne Job. Selbst gut ausgebildete Hochschulabsolventen, wie die Athenerin Anastasia, die sich als Kellnerin durchschlägt, suchen oft jahrelang nach einer Stelle. Es gibt Leute, die einen guten Uni-Abschluss haben und die bekommen dasselbe zu hören. Es gibt keine Stelle. Und weil die Unternehmen kein Geld haben, schaffen sie auch keine neuen Arbeitsplätze. So ein Fall, wie du siehst, bin ich auch. Deshalb arbeite ich hier. Was die zahlreichen arbeitssuchenden Akademiker betrifft, so spricht man in Griechenland mittlerweile von der 700-Euro-Generation. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, in welch eklatantem Widerspruch ihr ausgesprochen knappes Einkommen zur allgemeinen Mentalität der Steuerhinterziehung der Wohlhabenden steht. Denn den Fiskus zu betrügen, gilt an der Ägäis sozusagen als Lieblingssport der Besserverdienenden, wie Kostas Tsouparopoulos, der leitende Wirtschaftsredakteur der Tageszeitung Eleftherotypia, sagt. Es gibt eine große Steuerhinterziehung und eine Schattenwirtschaft, die 30-40% erreicht. Diejenigen, die Steuern hinterziehen, sind Konzerne, mittlere Unternehmen und Freiberufler. Und sie tun es, indem sie ihren Warenumsatz nicht angeben oder weil sie ihre eigenen Angestellten nicht versichern und weil sie keine Mehrwertsteuern einhalten und an den Staat abgeben. Fragt man diejenigen, die den Staat regelmäßig um seine Steuern betrügen, nach ihren Motiven, erhält man eine Antwort, die ähnlich klingt wie die Politikerkritik der demonstrierenden Studenten. So sagt dieser Unternehmer, der jahrelang in Deutschland lebte. Solange ich weiß, dass mehr als 60-70% der Geldausgabe der Staatsfinanzen unkorrekt ausgegeben wird, es ist meine Pflicht, denen das Geld zu entziehen. Bevor die von uns verlangen, Steuern zu bezahlen, müssen die erstmal beweisen, dass sie das Geld richtig verwalten können und wollen. Angesichts dieser Zustände ist die Frage angebracht, ob die Maßnahmen, die die jetzige griechische Regierung zur Bewältigung der Krise auf den Weg gebracht hat, auch wirklich ausreichen. Sicher ist jedenfalls, dass vor Yorgos Papandreou und seiner Mannschaft ein Langstreckenhürdenlauf liegt. Oder, wie es der Ministerpräsident in Anspielung auf die griechische Mythologie sagt, eine Odyssee. Ich kann nicht sagen, welche Zyklopen wir auf dem Weg nach Ithaka treffen werden. Ich fordere aber alle zur systematischen Arbeit auf, und zwar ohne bürokratische Zeitverschwendung. Während also die Regierung Papandreou alles in ihrer Macht Stehende zu tun scheint, um die Krise zu bewältigen, wird in Brüssel darüber diskutiert, wie man mit Griechenland angemessen umgehen soll. Während die einen argumentieren, Athen müsse sich selber helfen, da man sich die Lage auch selber eingebrockt habe, verweisen die anderen darauf, dass die Europäische Union gar nicht umhinkomme, mit anzupacken. Schließlich sitze man doch in einem Boot. Auch wenn es aus europäischer Sicht geboten zu sein scheint, schnelle und vor allem harte Maßnahmen zu ergreifen, um das griechische Finanz- und Wirtschaftsdesaster zu beheben, es bleibt dennoch die Frage nach der Angemessenheit der Mittel. Möglicherweise nämlich könnte sich der erhöhte Druck der EU als unrealistisch, sprich kontraproduktiv erweisen. Denn die Regierung in Athen muss letztlich trotz aller Notwendigkeit eines rigiden Sparprogramms ihren Kurs auch in der eigenen Bevölkerung durchsetzen können, sagt Kostas Tsouparopoulos, der leitende Wirtschaftsredakteur der Tageszeitung Eleftherotypia. Papandreou hat zurzeit die Zustimmung des Volkes, das Defizit auf den Wert zu drücken, den die EU akzeptiert. Aber besser wäre es in 4 Jahren und nicht in 3 Jahren, wie uns die EU gezwungen hat. Alle Experten, Griechen und Ausländer, sind der Ansicht, dass Griechenland sein Defizit maximal 1,5-2% pro Jahr reduzieren kann. Was darüber hinausgeht, ist weder finanziell machbar noch sozial akzeptabel. In der Tat zeichnet sich schon jetzt ab, dass der neue Athener Wirtschafts- und Finanzkurs unter der Regie Brüssels ein heikler Balanceakt sein wird. Eine Analyse von Ulrich Bick. Nein, schön anzusehen sind sie nun wirklich nicht, die zahlreichen Roma-Siedlungen in Europa. Selbst jene, die Sympathie und Verständnis für die Roma aufbringen, halten die Wohn- und Lebensverhältnisse am Rande großer europäischer Agglomerationen für unhaltbar. Gestritten wird aber über die Art, wie man die prekäre Lage ändern soll. Im Staate von Silvio Berlusconi hat sich die Regierung für die Methode Bulldozer und Planierraupe entschieden. Die sogenannten Favelas in unmittelbarer Nähe der italienischen Hauptstadt wurden also kurzerhand platt gemacht. Die Optik ist wiederhergestellt. Gelöst ist damit das Problem indes noch lange nicht. Tilman Kleinjung über den Umgang mit den Roma in Italien. Kaum hatte Silvio Berlusconi im Mai 2008 zum vierten Mal das Amt des Ministerpräsidenten übernommen, hat er den Notstand ausgerufen. Den Notstand der Nomadenlager, wie in Italien die nicht genehmigten Roma-Siedlungen an den Stadträndern genannt werden. Paolo Ciani engagiert sich bei der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio für die Roma-Minderheit in Italien. Sembra che in Italia i Rom siano circa 140.000-150.000 persone. In Italien leben etwa 140.000, 150.000 Roma. Das sind 0,23% der Bevölkerung. Zur Hälfte sind das Kinder. Da von einem Notstand zu sprechen, in einem Land wie Italien, das macht mich perplex. Die Politik hat dennoch ernst gemacht mit dem Plan, alle nicht genehmigten Roma-Lager aufzulösen, zum Beispiel in der vergangenen Woche in Rom. Am frühen Morgen kamen die Planierraupen und machten Casilino 900 dem Erdboden gleich. Casilino 900 war ein Lager aus Holz- und Wellblechbaracken, ohne Strom und ohne Wasser. Etwa 700 Roma, vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien, lebten hier an Roms östlichem Stadtrand. Europas größte Favela, sagen die Römer. Und Roms Bürgermeister erklärt den Tag, an dem die Planierraupen kamen, zum historischen Tag. Hier leben, sagt Bürgermeister Gianni Alemano, seit 50 Jahren Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und diese Räumung ist Teil eines Plans, dass innerhalb eines Jahres alle illegalen Lager aufgelöst werden und die Bewohner in legale Camps verlegt werden, in denen Legalität, Solidarität und Integration möglich sind. Nicht alle Bewohner von Casilino 900 teilen den Optimismus von Roms Bürgermeister. Vor laufenden Fernsehkameras schimpft eine Roma: Ich habe hier hinter diesem Gitter meine Jugend verbracht. Meinen Mann verloren, meine Tochter verloren. Aber die kapieren gar nichts. Jetzt werde ich auf die Straße geschickt mit Kindern und 50 Enkeln. Auch bei der Gemeinschaft Sant'Egidio sieht man die Räumung des Lagers kritisch. Natürlich, sagt Paolo Ciani, waren die Zustände in Casilino 900 unmenschlich und unerträglich. Was aber fehlt, sind vernünftige Alternativen. Ma li ha trasferiti in nuovi campi. Sie haben sie einfach in andere Lager geschickt, in denen bereits andere Roma lebten, und zum Wohnen haben sie ihnen Container gegeben. Die Roma selbst sind in dieser Frage durchaus gespalten. Einige erhoffen sich von der Zwangsumsiedlung auch eine Verbesserung ihrer Lage, Unterricht für die Kinder, bessere hygienische Verhältnisse und mehr Sicherheit. In Ponticelli bei Neapel ist vor wenigen Jahren ein Lager angezündet worden, um die Roma zu vertreiben. Und in Rom wurden auch schon Molotow-Cocktails auf Lager geworfen. Und dieser Hass ist leider in der letzten Zeit gewachsen und äußert sich auch in brutaler Gewalt. Die Vorurteile gegen die Roma-Minderheit in Italien sind groß. Sie werden pauschal mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Und die Regierung kann sich bei ihren Maßnahmen gegen die illegalen Roma-Siedlungen der Unterstützung weiter Teile der Bevölkerung sicher sein. Können Sie sich vorstellen, dass der Bürgermeister von Berlin zu Ehren von Adolf Hitler die deutsche Hauptstadt durch Nazisympathisanten vollplakatieren lässt? Nein, das kann man sich nicht vorstellen und das ist auch gut so. Viele Russen vergleichen auch Josef Stalin mit dem deutschen Diktator und meinen, dass dieser, was Massenverbrechen anbelangt, nicht minder schlimm gewütet hat. Das hindert aber etliche Stalin-Verehrer nicht daran, den russischen Tyrannen regelmäßig hochleben zu lassen und das auch noch mit offizieller Staatsgenehmigung. Stefan Lag über den russischen Stalin-Kult und seine umstrittenen Folgen. Geht es nach den Plänen russischer Kriegsveteranenverbände, werden anlässlich der Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland in Moskau großflächige Porträts des Sowjetdiktators Stalin zu sehen sein. Die Genehmigung der Stadtverwaltung haben sie bereits erhalten, doch das Vorhaben hat heftigen Streit und Empörung ausgelöst. Menschenrechtler und Vertreter der Regierungspartei Jedinaja Rossija waren sich diesmal ausnahmsweise einig. Ein derartiger Stalinkult dürfe auf keinen Fall zugelassen werden. Lev Panamajow von der Menschenrechtsorganisation Memorial erinnerte an die vielen Millionen Toten, die während der Stalinzeit zu beklagen waren. Niemand wird die Veteranen daran hindern, wenn sie Stalin in kleinem Rahmen verehren wollen, zum Beispiel seine Porträts zu Hause aufhängen oder wenn sie auf ihn anstoßen. Von mir aus sollen sie Kundgebungen am Tag des Sieges mit seinen Plakaten besuchen, aber dies durch großflächige Werbung zu machen, die vom städtischen Haushalt finanziert wird, ist unzulässig. Schließlich ist es auch mein Geld, weil ich als ordentlicher Bürger Steuern zahle. Man darf nicht vergessen, dass jede zweite Familie in Moskau Angehörige während des Stalinismus verloren hat. Parlamentschef Boris Gryzlov sprach allein der Bevölkerung den Sieg im Zweiten Weltkrieg zu. Dies sei kein Verdienst Stalins. Ähnlich äußerte sich auch Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow. Nur die Selbstaufopferung der Sowjetbürger habe den Sieg gebracht. Anders sehen dies die Kommunisten. Ihr Parteichef Gennadi Sjuganow lobte die Entscheidung der Stadt als mutig und korrekt. Die Aufarbeitung der Stalinzeit ist in Russland immer noch ein heikles Thema. Historiker, die versuchen, seine Verbrechen aufzuarbeiten, werden in ihrer Arbeit behindert. In Teilen der Bevölkerung scheint in Vergessenheit geraten zu sein, dass Stalins Staatsterror auf Lagerhaft, politischen Morden und Vertreibung beruhte. So wäre Stalin bei einem Wettbewerb eines staatlichen Fernsehsenders um ein Haar zum größten russischen Helden aller Zeiten gewählt worden. Am Ende belegte er den dritten Platz. Gegen die Genehmigung der Stadt ab dem 1. April großflächige Stalin-Porträts aufzuhängen, will Memorial mit einer Unterschriftenaktion protestieren. Sollte es trotzdem dabei bleiben, könnten westliche Staats- und Regierungschefs, die zu den Feierlichkeiten am 9. Mai eingeladen wurden, aus Protest fernbleiben, vermuten westliche Diplomaten. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Ein Beschluss des Stadtparlamentes kann die Entscheidung noch rückgängig machen. Aus Moskau, Stefan Lack. Kurz nachdem die EU um 10 neue Staaten erweitert wurde, waren sich, wenn auch nicht ganz offiziell, viele europäische Politiker einig, die Belastbarkeitsgrenzen der EU seien damit erreicht. Und spätestens als Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen wurden, war für die meisten das Thema Erweiterung erstmal erledigt. Aber das war Schnee von gestern, wie sich Birgit Schmeitzner in Brüssel jetzt überzeugen konnte. We want to make sure that we are building not only larger European Union, but also a stronger one. Die EU größer und stärker machen. Dieses Motto gab Erweiterungskommissar Stefan Füle bei seiner ersten Pressekonferenz im neuen Amt aus. Ein Beitritt Islands zur Europäischen Union, so Füle weiter, sei da eine gute Idee. Das Land erfülle bereits jetzt wichtige Kriterien, etwa im Bereich Politik durch die lange demokratische Tradition. Iceland with its long democratic traditions clearly fulfills the political criteria. Klingt ganz nett, hat indes einen Schönheitsfehler. Island taumelt am Rande einer Staatspleite und hat seine Liebe zur EU offenbar nicht aus Überzeugung, sondern aus pekuniären Gründen entdeckt. Als die Wirtschaft in Island florierte, war das noch ganz anders. Nun sucht also das Land dringend einen reichen Onkel. Das finden viele auch ganz prima, solange es die isländischen Steuerzahler auch nichts kostet. Albrecht Breitschuh über den neuen armen EU-Kandidaten und die Befindlichkeiten seiner Bürger. Einen Monat dauert seine Elternzeit noch, dann ist Ole Jón Sigurdsson arbeitslos. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Dänemark kam er 2006 zurück nach Island, zusammen mit seiner Frau Sonja und den beiden Kindern. Die Wirtschaft in der Heimat lief glänzend, Ole Jón verdiente als Elektroingenieur gutes Geld, kaufte sich ein Haus, es kamen noch zwei Kinder. Die Sigurdssons waren zufrieden. Kein Leben in Luxus, aber es reichte allemal. Bis zum Bankencrash, der die Familie an den Rand des Ruins brachte. Ein in Fremdwährung aufgenommener Hauskredit vervielfachte sich von einem Tag auf den anderen, fast ebenso schnell verlor Ole Jón seinen Job. Der Mann hat also genügend Probleme zu bewältigen und findet, dass es auch für sein Land Drängenderes gibt als eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Für die Regierung scheint das ja eine ganz große Sache zu sein, aber ich finde nicht, dass sie sich jetzt mit der EU beschäftigen sollte. Vorrang hat ja wohl die Situation in Island. Wie wollen die das Volk mit nach Europa nehmen, wenn sie uns zu Hause nicht für sich gewinnen können? Olli Jón Sigurðsson spricht für die Mehrheit seiner Landsleute. Dass Island offizieller EU-Beitrittskandidat ist, ist den Menschen auf der Nordatlantikinsel bestenfalls egal. Die meisten sehen darin eher eine Gefahr für das Land. Neben dem Verlust staatlicher Souveränität sehen sie vor allem die Fischerei, den wichtigsten Industriezweig Islands, bedroht. Darüber hinaus haben die laufenden Icesave-Verhandlungen die EU-Skepsis weiter verstärkt. Es geht um Entschädigungszahlungen für die konkursgegangene isländische Bank Icesave in Höhe von rund 4 Milliarden Euro an Großbritannien und die Niederlanden, wo Icesave viele Kunden hatte. Die Zahlungsbedingungen werden in Island als ungerecht empfunden. Anfang März soll das Volk in einem Referendum entscheiden. Das Nein zu dem ausgehandelten Vertrag dürfte überwältigend ausfallen, löst aber, so der Finanzminister Steingrimur Sigfusson, keine Probleme. Wir müssen ja in welcher Form auch immer zurückzahlen, auch wenn wir Nein sagen. Das ist ja das Problem. Für uns kann es nur zwei Ziele geben. Das eine ist, das ISAF-Problem zu lösen. Das zweite ist, so zu lösen, dass für uns die finanziellen Belastungen nicht zu hoch sind. Nach dem jetzigen Stand der Verhandlungen würden allein die jährlichen Zinsen so hoch sein wie der gesamte Jahresetat des isländischen Gesundheitswesens. Wie das von Arbeitslosigkeit, Geldentwertung und Auswanderung gut ausgebildeter Arbeitskräfte gebeutelte Land diese Last schultern will, erscheint vielen rätselhaft. Frühestens Ende 2011 könnte Island EU-Mitglied werden. Nach den Verhandlungen der Regierung mit Brüssel soll das Volk erneut entscheiden. Ob Olli Jón Sigurðsson dann mit seiner Familie noch in Island lebt, ist nicht so sicher. Ich würde gerne hier bleiben, auch wegen der Kinder. Wir haben ja eine wunderbare Natur, die Kinder können sicher aufwachsen, aber für die nähere Zukunft sehe ich hier kaum Chancen. Wir werden wohl ins Ausland gehen, für 2-3 Jahre, mal sehen, vielleicht auch länger. Albrecht Breitschuh über Island und die EU, so viel im Europareport heute.